Here we go. we are the champions. Ole, ole, ole, ole. We are the champions. We are the champions. Ole, ole, ole, ole. We are the champions. Ein Radek Trulak. Es gibt nur ein Radek Trulak. Ein Radek Trulak. Es gibt nur ein Radek Trulak. Ein Rudi Völler. Es gibt nur ein Rudi Völler. Ein Rudi Völler. Es gibt nur ein Rudi Völler. Ole, ole, ole, ole. We are the champions. We are the champions. We are the champions.